da kommt noch einmal der Tag herauf, da kommen die Sterne gesprungen. Da kommt noch einmal der Tag herauf, da kommen die Sterne gesprungen. Die springen durch den Himmel hin und morgen, da kommen sie wieder. Sie springen den Burschen in ihren Sinn, so viel Sterne als fröhliche Lieder. Sie springen den Burschen in ihren Sinn, so viel Sterne als fröhliche Lieder. Es gehen die Sterne jede Nacht, wie die Wolken im Winde treiben. Doch wer sein Herz nur recht bewacht, dem werden die Sterne bleiben. Doch wer sein Herz nur recht